Es wurde ein Poster geschaffen, das den einmütigen Willen der jungen Avantgardisten der TVEAK dazu widerspiegelt, den 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung zu einem großen Festival der Jugend von Südkorea zu machen. Das Poster ist mit dem Emblem des Jugendverbandes und den Worten »Der 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung« versehen, in dessen Hintergrund der Luftraum über den Kim Il-sung-Platz mit einem bunten Feuerwerk dargestellt ist.